hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Folge. Das war amerikanisch. Warte. Denn. Na, ich war gerade einen Kaffee holen. Und irgendein so Amerikaner hat mich an der Treppe abgefangen. Und normalerweise denkt man hier, die wollen einem Free Tickets oder was für irgendwas andrehen oder sowas. Aber Free Tickets habe ich jetzt nicht rausgehört, sondern nur. Ich hätte Verdauungsprobleme. Weiß nicht, den nächsten hat er auch angequatscht. Der hat auch geantwortet. Dann ist aber verschwunden. Also ich glaube, der wollte Geld für die Rückfahrt oder so. Kennt er nicht. Alles verzockt. Das ist nämlich unser dritter Tag heute in The Fabulous Las Vegas. Nachdem wir uns gestern mit Margaritas besoffen haben. Ja. Und gerade Frühstücken. Wir haben festgestellt, dass diese Cocktails, die man umsonst bekommt in den Casinos, wenn man zockt, eigentlich keine richtigen Cocktails sind. Können nix. Voll nix. Vorgestern haben wir uns durch die ganzen Casinos durchgesoffen und waren stocknüchtern. Wir müssen uns Bier bestellen. Also beim Bier können sie nicht viel spanschen. Na, aber hast du halt Flaschenbier? Hast du halt Flaschenbier? Ja und? Ja. Das wirst du heute nochmal versuchen. Das Schicksal herausfordern. Ich habe ja noch 1,50. Ich habe auch ein bisschen. Für den, ich glaube, habe ich noch Geld? Nachdem du mich im Bellagio so abgezockt hast. Ja, aber ich glaube, ich habe entweder Mandalay Bay oder Monte Carlo. Ich glaube, Monte Carlo habe ich alles verloren. Mal gucken. Das Tückische da dran ist, man bekommt immer so Gutschein, also so, Mandalay Bay. Man bekommt so ausgezahlte Checks, die kannst du aber nur in dem Hotel einlösen, in dem du die gekriegt hast. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, okay, jetzt habe ich hier genug gezockt, lass ich mir mein Geld auszahlen und zocke und so weiter. Nee, du bekommst halt so einen Check und dann musst du mit dem im gleichen Casino nochmal ran. Ja. Oder du kannst, wenn dir es auszahlen lassen, aber für 1 Euro... Für 1,27 Dollar lohnt sich das nicht wirklich. So, dass wir heute vielleicht ins Mandalay Bay und ins Bellagio gehen, nochmal zum Zocken. Da habe ich ja keinen Gutschein mehr. Ich habe aber noch was Geld. Noch. Ja, Margarita war auch nicht hart bei denen. Es war gar nicht hart bei denen. Es war einfach nur alles Heißwasser irgendwie. Na, viel Eis. Ja. Und dann haben wir es gestern erbarmt und haben uns wirklich welche Drinks auch gekauft, Cocktails, und die waren genauso lasch. Ja. Erdbeer, Margarita. Die waren, da haben wir gar nicht geschmeckt. Nee. Dann haben wir den Spaß aufgegeben und sind einfach so Bütchen gegangen, zum ortsansässigen Bütchen, und haben uns da Dosen mit irgendwelchem Gesöff gekauft. Ja, und die Dosen sind ja größer, die sind ja 0,7. Mhm. Also haben wir uns gestern Abend noch schön mit dem Pinscher sozusagen die Kante gegeben, jeweils. Und dafür merkwürdig geträumt, beide. Mhm. Und merkwürdige Geräusche kommen aus dem Zimmer. Wir sind jetzt immer. Welche Mutter sind wir? Excalibur. Kann man empfehlen. Mhm, das ist ganz nett. Nett, ja. Also jedes Hotel hat halt seine Spielhölle unten drin. Die Automaten sind fairer als im Bellagio, wo sie mich sofort abgezockt haben. Haben wir hier gezockt? Nee, wir haben nicht hier gezockt. Wir haben Mandalay Bay gezockt. Waren wir hier nicht am Automaten? Mm-mm. Oh. Dann wissen wir das gar nicht, wie die Leute hier sind. Aber wir können noch einen Drink. Aber wir können auch einen Luxor einen Drink. Haben wir Luxor-Tickets? Nein. Nee, da haben wir so diese Freikarten. Zum Saufen, ja. Mhm. Man bekommt nämlich immer, wir haben das Hotel über so einen Deal gebucht, Inlandsflug, also von San Diego nach Las Vegas, plus 3 Übernachtungen im Hotel. Und der Spaß hat uns sage und schreibe irgendwie insgesamt 100 Dollar gekostet für beide. Was ja eigentlich ein recht annehmbarer Preis ist. Ja. Und beim Eingang, also wenn man eincheckt, bekommt man also ein Gutscheinheft. Und die sagen immer 20 Dollar einen Gutschein, also Essen, Essensgutschein. Dann bekommt man so ein Gutscheinheft und da sind halt verschiedene Gutscheine für verschiedene Restaurants oder Fastfood-Buden hier. Ja. Und da sind wirklich ordentlich viele, also das ist... Wäre aber kein eingelöst, oder? Nee, bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, wir hätten locker machen können. Was ganz witzig ist, man kann hier oben sich so eine Puppe mit seinem diesem eigenen Wackelkopf machen lassen. Was aber $130 kostet. Pro Puppe, ja. Weil handgezeichnet und halt modelliert und so. Und die machen so ein 3D-Foto von dir und dann machen die anhand dessen irgendwie ein Puppe. Irgendwie so. Ja. Handfotografiert. Irgendwas Lustiges, was den letzten Tagen passiert ist, wird aufgefallen. Außer den nervigen Amerikanern. Ja, es rennen doch einige Obdachlose hier rum. Setzen sich irgendwo hin und wollen irgendwie so Geldspenden haben. Auch jemand aus dem Krieg, der keine Beine mehr hatte. Aber der gemeine Amerikaner rennt da doch eher vorbei. Aber ich habe auch keine Ahnung, was die im Schnitt am Tag machen. Scheint sich ja irgendwie zu lohnen. Aber im Urlaub möchte der Amerikaner davon nicht so behelligt werden. Aber hier ist natürlich blöd, weil du hier sowieso immer zu Fuß unterwegs bist. Nicht immer, du kannst ja auch Bus nehmen. Den Bus nehmen, ja. Aber die meisten sind zu Fuß unterwegs, glaube ich. Unser Hotel hat eine schöne Burgfassade mit selbstgebastelten, ist ja alles hier fake, so ein bisschen Türmchen, die alle so Hütchen haben. Und im Bad befindet sich auch ein Bild von so Türmchen mit Hütchen und irgendwelchen Prinzen davor, die bei irgendwem Hand anhalten. Das ist großartig. So ein bisschen aus wie Legoland. Wie wer? Wie Legoland. Wie Legoland, ja. Kann man auch kaufen, ja. Legoland und Playmobil haben die auch. Ja. Noch mehr. Was hab ich denn da? Hat das wehgetan? Nein. Oh, ich pell mich. Achso. Ja, ja. Wir haben heute die große Aufgabe, ins größten Souvenirsladen zu fahren. In Down Under. In Down Under? Downtown. Nee, so sind wir auf dem Weg davor. Und das Witzige, da stehen auch diese ganzen Wedding-Chapels, die man so aus dem Film kennt, die kleinen Holzhütten und so. Also, weil jedes hat man ja nur diese Hotels und klar, jedes Hotel hat so eine Wedding-Chapel, aber die sieht halt nicht so lustig aus wie die im Film, so kleine Buden. Ja. Die gehen wirklich auch so kleine Buden. Und wir kommen an dem Drive-In vorbei. An dem Drive-In? Mhm. Wedding Drive-In. Mhm. Das ist ja gut. Ansonsten sehr bewölkt heute ausnahmsweise mal in der Wüste. Sehr merkwürdig, aber okay. Es ist ein bisschen kühler. Ja, wir erwarten noch, dass die Wolken weggehen. Aber es ist ja auch erst 9. Ja, 9. Na gut. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.